Herzlich willkommen zur Hollywood Couch. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode der Hollywood Couch. Heute sprechen wir über die Filme Southpaw und The Guest. Beginnen wollen wir aber mit Southpaw, einem Boxfilm aus dem Jahr 2015. Ja, was kann man zu diesem Film sagen? Also zuerst mal sprechen wir über die Schauspieler. Es spielt Jake Gyllenhaal mit, bekannt aus Prince of Persia und Nightcrawler. In Nebenrollen sieht man Forrest Whitaker, bekannt von 96 Hours 3 und Der Butler. 50 Cent spielt mit, das sollte man vielleicht erwähnen. Die Miss Moneypenny aus dem neuen Bond-Film Naomi Harris ist dabei. Und in einer weiteren, naja, nicht unwichtigen Nebenrolle Rachel McAdams, die wir aus ganz vielen Liebesfilmen wie Ein einziger Tag kennen oder zum Beispiel auch aus Sherlock Holmes. Die Regie dieses Streifens hat Antoine Fuqua übernommen, den man kennt von Training Day, Tränen der Sonne oder Shooter. Ja, was kann man jetzt so groß erzählen zu diesem Film, ohne zu viel zu verraten? Ja, also, es geht um Billy the Great Hope. Er ist ein Halbschwergewichts-Champion. In seinen Kämpfen ist er immer sehr brutal, nachdem er sich ja etwas reizen hat lassen. Er lässt sich oft treffen. Das ist sein Kampfstil. Und durch die Wut, die er in seinem Bauch dann hat, gewinnt er aber diese Kämpfe dann noch. Aber nach den Kämpfen sieht er dann halt auch ziemlich kaputt aus. So viel zum, ja, ich sag mal zum Anfang des Films. Jake Gyllenhaal spielt die Rolle des Boxers sehr überzeugend. Das sieht man auch schon an dem Körper. Er spielt diese harte Seite, diese zerbrechliche Seite. Beide Seiten macht er, es ist einfach überragend. Also da fehlen mir manchmal einfach die Worte dafür. Ich war restlos begeistert von diesem Film und von seiner Leistung. Dazu kommt auch, ja, es passt einfach, diese Figur, die er darstellt, die Billy the Great Hope, diese Figur hat Ausstrahlung, ins Positive wie ins Negative natürlich. Es ist generell festzuhalten, dass alle Schauspieler in diesem Film sehr gut ausgesucht wurden für ihre Rollen. Nehmen wir als Beispiel Rachel McAdams. Sie spielt die Ehefrau von Billy the Great Hope. Und man merkt halt schon, ja, nach kurzer Zeit, dass die beiden Figuren im Film wirklich zusammenpassen, dass sie sich ergänzen. Die Schwächen des einen werden durch die Stärken des anderen ausgeglichen und so weiter. Ja, es ist sofort klar, die beiden lieben sich wirklich. 50 Cent spielt den zwielichtigen Manager von Billy the Great Hope. Ja, ich finde nicht, dass er jetzt der beste Schauspieler der Welt ist, aber das, was er ausdrücken sollte, dass er halt zwielichtig ist und dass man ihm vielleicht nicht ganz so trauen sollte und dass er geldgierig ist, das kommt auf jeden Fall rüber. Und mehr gibt seine Rolle auch nicht her, weil, ja, ich würde ihn jetzt auch nicht mehr unbedingt einsetzen in dem Film. Forrest Whitaker sollte man vielleicht noch hervorheben. Er spielt zwar das, was er eigentlich in jedem Film spielt, so eine gebrochene Figur, mehr oder weniger. Aber in diesem Film ist es ja definitiv besser, wenn man einen Forrest Whitaker nimmt und nicht irgendeinen anderen Schauspieler. Er passt einfach wie die Faust aufs Auge, was natürlich zum Boxfilm jetzt passt, dieser Spruch. Denn er gibt dieser Figur wirklich Leben. Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine Figur wirklich in den USA in einem Boxgym rumläuft und halt Leute trainiert oder Kinder trainiert, in diesem Fall. Er ist dann später im Film erst zu sehen, nachdem ja, eine Wendung des Films passiert ist, und er wird dann der neue Trainer von Billy the Great Hope. Im Film heißt er Tick Wills, und er versucht Billy the Great Hope eine neue Boxrichtung beizubringen, die sich mehr auf, ja, Deckung konzentriert und dass er sich halt nicht so oft einfach treffen lässt. Er soll einfach ruhiger kämpfen und gezielter halt seine Schläge anbringen, was ihm ja natürlich auch hilft, dass er nicht mehr so kaputt aussieht. Die Tochter des Ehepaars von Billy the Great Hope und Maureen Hope ist Una Lawrence. Zuerst dachte ich so ein bisschen, okay, die Tochter wird wahrscheinlich nicht so im Mittelpunkt stehen, aber das ist das Schöne an dem Film. Es geht um es ist ein Familiendrama, könnte man auch sagen. Und die Figur der Layla Hope, heißt sie im Film, wird von Una Lawrence wirklich sehr gut dargestellt. Man merkt, dass es ja nicht so übertrieben ist, es ist sehr authentisch. Man spürt ihre Hilflosigkeit und ihren Zorn, und diesen Vater-Tochter-Konflikt, der im Film dort entsteht, wird von ihr sehr, sehr gut dargestellt. Wobei ich mir hier ein paar mehr Szenen vielleicht gewünscht hätte, denn einiges geht doch ziemlich schnell und ja, hätte man 5 bis 10 Minuten vielleicht mehr investieren können, aber das ist vielleicht auch die einzige Schwäche des Films, meiner Meinung nach, weil alles andere ist einfach super ausgesucht, die Musik des Films, es ist zwar eher Hip-Hop-Musik, muss man sagen, die den Hauptteil ausmacht, aber die ist auch sehr gut gelungen. Und Leute, die jetzt nichts mit Hip-Hop am Hut haben, werden aber trotzdem sagen, die Musik passt definitiv zu diesem Film. Der Original-Soundtrack, der Score, ist auch sehr gut abgemischt, gibt den ruhigen Szenen auch mehr Tiefe. Und ja, ich habe mehr als einmal habe ich mich dabei erwischt, dass ich so ein kleines Tränchen verdrückt habe. Wozu auch die Musik natürlich den Teil dazu beigetragen hat. Die Sprache des Films ist auch ungeschönt, die ist eher hart. Da wird nicht versucht, irgendwie eine FSK 12 Freigabe zu erhalten, sondern sie reden halt einfach drauf los, wie sie ihnen passt, die Figuren. Das fand ich auch sehr authentisch. Ja, aber am meisten muss man halt einfach die Rolle von Billy the Great Hope, die Jake Gyllenhaal wirklich meisterhaft spielt, hervorheben. Er trägt den Film von Anfang bis zum Schluss. Alles ist glaubwürdig. Alles, was er darstellt, die ruhigen Szenen, die Action-Szenen, die Box-Szenen vor allen Dingen. Ich habe gedacht, er wäre ein Boxer. Das kam mir wirklich so vor, dass es nicht einfach nur ein Schauspieler ist, der ein bisschen Boxen geübt hat und so, sondern er war für mich ein Boxer. Definitiv. Als wäre das sein Hauptberuf und er spielt zufällig in diesem Boxfilm mit. Er hat in der Vorbereitung, habe ich gelesen, das hat mich ein bisschen beeindruckt, 2000 Liegestütze am Tag gemacht, ist 8 Kilometer laufen gegangen täglich und hatte ein 3-monatiges Boxtraining. Wobei ich finde, wenn man sich das jetzt so anhört, es klingt schon ein bisschen beeindruckend, weil selber wird man es vielleicht nicht hinkriegen, aber wer nach 3 Monaten einen Boxer so intensiv darstellen kann und wahrscheinlich auch selber boxen könnte, mein Respekt. Was mich wundert, dass er nicht für den Oscar 2015 nominiert wurde als bester Hauptdarsteller, wobei ich da nochmal nachschlagen muss. Vielleicht ist der Film auch 2014 in den USA schon angelaufen, wobei ich aber denke, wenn das Produktionsdatum natürlich 2015 ist, wird er auch 2015 angelaufen sein. Ja, weil es war für mich definitiv die beste Leistung dieses Jahres in einem Film von einem Hauptdarsteller getragen, und ich finde das ein bisschen schwach von der Oscar-Seite her, dass er da nicht nominiert wurde. Weil einfach, ja, diese unglaubliche Ausstrahlung, diese charismatische, harte Ausstrahlung, die er da gibt, das ist einfach wow. Und ich bin normalerweise nicht so der Fan von Jake Gyllenhaal, aber in diesem Film absolut top, sehenswert. Der Film ist bis in die Nebenrollen perfekt besetzt. Er hat genau die richtige Länge, er geht ca. 124 Minuten, also gute 2 Stunden, die man auf jeden Fall investieren sollte für diesen Film. Das lohnt sich. Auch für Leute, die jetzt Sportdramen oder Boxfilme eher nicht mögen. Also eine definitive Anschauempfehlung für jeden, der einen guten Film sehen möchte. Ja, und nun kommen wir zum zweiten Film der heutigen Episode, The Guest. Ein Film, der zwar schon von 2013 ist, aber den ich hier einfach mal mit hineinnehmen wollte in diesen Podcast. Es ist ein Thriller. Die Hauptrolle spielt Dan Stevens, der bekannt ist aus Downton Abbey. Die Regie führt Adam Wingard. Der ist eher bekannt durch kleinere Horrorfilme, die auf Festivals laufen. Und sonst hat man jetzt noch nicht so viel von ihm gehört. Dan Stevens, kurz mal vorab, ich kannte ihn nicht. Und es war mir nicht bekannt, dass er in Downton Abbey mitspielt oder dass er ein Star dieser Serie ist. Und zuerst dachte ich, naja, so ein kleiner B-Movie, den guckst du dir mal an. Es war mehr als nur ein B-Movie, denn der Film geht 96 Minuten, muss ich noch kurz sagen, weil die erste Hälfte des Films ist wirklich sehr, sehr stark, wo ich finde, dass dieser Dan Stevens ein Riesenschauspieler ist, zumindest für diesen Film, hätte man keinen besseren Schauspieler aussuchen können für diese Rolle, weil er spielt diese Figur genauso, wie sie sein sollte. Im Film geht es darum, dass Dan Stevens, er spielt die Figur David, er besucht die Familie Stevens, nachdem er aus dem aktiven Dienst der Navy oder als Soldat entlassen wurde. David war im Afghanistan-Krieg mit dem Sohn dieser Familie Stevens, Caleb. Und dieser Sohn ist dort verstorben. Ja, so war das genau. Und David hat Caleb versprochen, als er gestorben ist, dass er seiner Familie die letzten Worte übermittelt. Das erzählt David Familie Stevens. Er wirkt sehr freundlich, sehr höflich. Dann werden aber ab und zu mal kurze Momente eingestreut, wo man denkt, okay, was bist du für einer? Das ist ziemlich unheimlich. Nur allein durch seinen Gesichtsausdruck, den er in diesen Momenten ja, präsentiert, wirklich sehr, sehr stark. Habe ich selten so gesehen. Man sollte vielleicht noch hervorheben, die Musik dieses Films ist absolut phänomenal klasse. Es ist ein 80er-Soundtrack, der für diesen Film ausgewählt wurde. Und meiner Meinung nach passt er wirklich perfekt dazu. Das kennt man ja bereits aus anderen Filmen, dass etwas ältere Musik viel eingebaut wurde. In Guardians of the Galaxy zum Beispiel hätte man auch keinen besseren Soundtrack auswählen können. Aber zurück jetzt zu The Guest. Es vergehen einige Tage und ja, David, gespielt von Dan Stevens, darf bei der Familie ein paar Tage übernachten. Das hat sich dann so ergeben. Nach anfänglichen, naja, ich will mal sagen, der Vater war nicht so begeistert, hat er aber auch zugestimmt, weil er es hinkriegt, jeden dieser Familie mit seinem Charme einzuwickeln. Also es gibt noch zwei andere Kinder. Da ist einmal die Tochter Anna. Sie bleibt aber immer ein bisschen misstrauisch und irgendwann fängt sie auch an, Nachforschungen zu machen. Und durch diese Nachforschung wird eine neue, ja, ich sag mal, macht der Film einen Sprung in ein anderes Genre. Was für mich ein bisschen schade ist, weil bisher, die ersten 40 Minuten, war der Film wirklich überzeugend und sehr stark. Und was dann aus dem Film wird, wie die letzten knapp 45 Minuten, das verhunzt für mich den ganzen Film einfach. Weil auf einmal wirkt es eher wie ein, ja, ein billiger Actionfilm, der nur noch versucht, cool zu sein. Und das ist einfach nicht passend, nach dem, was aufgebaut wurde. Ich denke mal, der Regisseur hat gut angefangen und hat dann vielleicht ein bisschen Druck von seinem, ja, von seiner Produktionsfirma bekommen und sollte dann sowas Massentaugliches am Ende hinzaubern. Aber da hat er sich komplett vergriffen, weil es passt überhaupt nicht in den Ton des Films. Aber Dan Stevens, der Hauptdarsteller, trägt trotzdem von Anfang bis zum Ende des Films seine Figur wirklich gut. Er bekommt es hin, dieses unheimliche, leicht verrückte wirklich gut darzustellen. Das kommt auch bei den Zuschauern an. Die anderen Figuren, naja, die bleiben ziemlich blass. Es bleibt auch die ganze Zeit ziemlich unklar, was eigentlich mit David, die Figur, die Dan Stevens spielt, was er eigentlich dort macht, was genau sein Antrieb ist. Es wird am Ende, kommt es dann durch die Story, wird es dann so mehr oder weniger verraten, aber ja, gut. Weniger ist mehr in diesem Fall, hätte ich mir gewünscht, weil das war auch das Geheimnisvolle so ein bisschen, weil man auch als Zuschauer nicht genau wusste, was hat dieser Typ vor, woher kommt er, was ist da los und das, was man dann erfährt, ist ziemlich banal, belanglos, uninteressant und macht die Figur ein bisschen kaputt. Aber Dan Stevens einfach ein richtig guter Schauspieler, der trägt die Rolle. Auch am Ende, wo man so denkt, so, ja, jetzt wird es ein bisschen eintönig, was hier passiert, aber er macht den Film dennoch sehenswert. Für die letzten 10, 15 Minuten macht der Film sogar nochmal einen kleinen Sprung, meiner Meinung nach. Wo, wenn der Film als Thriller anfängt, wird es dann ja ein Actionfilm eher. Und die letzten 10, 15 Minuten hat man den Eindruck, dass man hier einen Horror-Slasher-Film anguckt. Das wiederum ist sehr stark, das Ende, die letzten 15 Minuten. Aber leider rettet es diesen Film auch nicht mehr. Denn durch diesen, ja, dass man so herausgerissen wird nach den ersten 40 Minuten hin zu einem Actionfilm, das kann der Film einfach nicht mehr auffangen. Das wirkt dann einfach so zu viel, too much. Ja, er war einfach nicht mehr überzeugend, der Film dann auf einmal. Ich würde sagen, das ist vielleicht ein Film für einen Männerabend, wo man sich nicht so sehr auf den Film konzentriert oder auf die Story, wo man einfach ein bisschen, ja, was Lockeres, was Cooles sehen will, eventuell auch, wo man mal ein Bier zwischendrin sich holen kann und auch mal kurz vielleicht sprechen, ohne dass man jetzt, oh, was habe ich verpasst, was habe ich verpasst, sondern man kann es einfach nebenher laufen lassen. So, also mein Fazit ist, dass die erste Hälfte des Films hat mir sehr gut gefallen, hat mich wirklich überzeugt. Der Hauptdarsteller Dan Stevens ist definitiv hervorzuheben. Er macht seine Sache richtig, richtig gut. Aber ab der Mitte zum Ende hin wirkt der Film dann einfach nicht mehr. Das ist schade, weil da war definitiv mehr Potenzial vorhanden. Aber wenn man mal wirklich nichts zum Gucken hat, kann man sich den Film gerne mal antun und sich selber eine Meinung bilden. Vielleicht gefällt es euch ja besser als mir, aber ich war nicht wirklich überzeugt von diesem Streifen. Ja, und das war der erste Podcast mit den ersten beiden Filmen, Southpaw und The Guest. Ich bin ja noch ein kleiner Amateur, also nehmt mir es vielleicht nicht so krumm, wenn ich oft Wörter wiederhole. Wahrscheinlich habe ich 500.000 Mal definitiv oder meiner Meinung nach gesagt. Ich werde darauf achten, dass das beim nächsten Mal weniger wird oder vielleicht sogar komplett rausfällt. Diese Äs und Ms, das ist einfach nur, weil man unsicher ist und versucht, einen Redefluss richtig hinzukriegen. Aber mit der Zeit wird das auch besser werden. Und ich freue mich, wenn ihr Lust habt, mir ein paar Kommentare auf meiner Homepage dazulassen, auf www.hollywoodcouch.wordpress.com. Wenn ihr Kritiken habt, Verbesserungsvorschläge, andere Tipps oder wenn ihr einfach nur so irgendwas schreiben wollt, lasst es doch einfach da. Ich gucke mir das gerne an und werde das auch dann versuchen einzubauen in den Podcast. Wenn irgendwelche Fragen noch sind oder Anregungen, auch alles einfach rein. Jetzt fange ich wieder an, mich zu verquasseln und ich höre jetzt besser auf, glaube ich, weil sonst wird es irgendwann zu schlecht wahrscheinlich. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde sagen, bis bald zur nächsten Episode der Hollywood Couch. Tschüss!